der Revolte. ...1968 in der Popmusik. Und da widmen wir uns jetzt mal etwas ausführlicher dem Jahr 1968. Zuallererst tun wir das mit einem Song, mit einem Klassiker aus diesem Jahr, Hello, I Love You von den Doors. Ein Song, der eigentlich gar nicht groß veröffentlicht werden sollte, der ein Demo war, dann es aber doch auf eine Platte geschafft hatte, weil da dringend noch Songs gebraucht wurden, wurde dann ein Hit. Interessanterweise die Melodie, Fans der Kings wissen es, ist fast eins zu eins von einem Kings-Klassiker All Day and All of the Night geklaut. Der Verleger der Kings in England, der war not amused und wollte eine Klage anstrengen. Aber Ray Davis, der Sänger und Texter der Kings, der sah das alles ganz anders, fühlte sich geehrt, dass Jim Morrison und die Doors sich an seiner Melodie bedienten. Man einigte sich, wann immer der Song gespielt wird, so wie jetzt, geht ein Teil der Tantiemen an die Kings. Tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Die Doors, Hello, I Love You, Musik aus dem Jahr 1968, und um dieses Jahr wird es in dieser Woche noch häufiger gehen als ohnehin schon. Besonders interessiert uns in unserer fünfteiligen Reihe von Klaus Walter, die heute startet, welche Rolle eigentlich die Popmusik in der Revolte spielte. Befeuerte sie den Aufstand oder ist sie bloß sein Echo? Die Schüsse auf Rudi Dutschke, Andy Warhol und Robert Kennedy finden bis heute ihren Widerhall im Pop. Ähnliches gilt für die Eskalation des Vietnamkriegs und für die Rote Armee-Fraktion, die bei der Frankfurter Kaufhausbrandstiftung erstmals in Erscheinung tritt. Aber das rebellische Jahr 68 war natürlich auch eines der Widersprüche zu hören in unserer Serie Der Sound der Revolte. Heute im ersten Teil wirft Klaus Walter einen Blick auf den Sound der Revolte, wie wir ihn kennen, und auf die gar nicht so rebellische Realität in Deutschland 1968. Der Sommer ist da und die Zeit ist reif für Straßenkampf, singt Mick Jagger, inspiriert von einer großen Antikriegsdemo vor dem US-Konsulat in London im April 68. Ohne den Vietnamkrieg hätte es Street Fighting Man nie gegeben, wird Keith Richards später sagen. Der Song greift die Stimmung der Revolte auf, bleibt aber politisch uneindeutig. Was kann ein armer Junge schon tun, außer in einer Rock'n'Roll-Band singen? Fragt Jagger, denn im schläfrigen London gibt es keinen Platz für einen Straßenkämpfer. Auch die alten Rivalen der Rolling Stones kommen 68 nicht vorbei an der Revolution. Wir alle wollen die Welt verändern, aber wenn du zerstören willst, dann kannst du auf mich nicht zählen. You can count me out, singt John Lennon. Aber wenn man genau hinhört, dann ist da auch noch ein in. Also was nun, kann man auf ihn zählen oder nicht, wenn es um revolutionäre Gewalt geht? Er sei sich unsicher gewesen, deshalb habe er beide Optionen offen gelassen, hat Lennon später mal gesagt. Für viele radikale 68er sind die Beatles mit diesem Song erledigt, zumal sie sich auch noch vom großen Vorsitzenden aus China distanzieren. Wenn ihr Bilder von Mao mit euch rumtragt, dann habt ihr sowieso keine Chance, verkündet John Lennon. Die Beatles, die Stones, die neue Rockmusik, das ist der Sound der Revolte, soweit so klar. Aber ist das auch der Sound der gar nicht immer so schweigenden Mehrheit in der Bundesrepublik? Die deutschen Albumcharts 1968. Nummer 1, Schlager-Rendezvous mit Peter Alexander. Nummer 2, Peter Alexander serviert Spezialitäten aus Böhmen, Ungarn, Österreich. Wie Böhmen noch bei Österreich war, vor 50 Jahren. Nummer 3, Dr. Zhivago, Soundtrack von Maurice Jarre. Nummer 4, Roy Black 2 von Roy Black. Nummer 5, Heintje von Heintje. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Der Soundtrack zur Revolte 68? Die Deutschen hören am liebsten Deutsches und am allerliebsten deutschen Schlager. Weit abgeschlagen liegen die Rolling Stones auf Platz 24, die Beatles auf 34, hinter Heino mit Kein schöner Land in dieser Zeit. Kein schöner Land in dieser Zeit. Wenn wir heute von 68 reden, dann vergessen wir leicht die deutsche Realität von 68. Alte Nazis in Spitzenämtern, der Bundeskanzler heißt Kurt Georg Kiesinger, NSDAP-Mitglied seit 1933. Eine verheiratete Frau gilt in Deutschland 1968 nicht als geschäftsfähig. Vergewaltigung in der Ehe ist kein Straftatbestand bis 1997. Dafür gilt der Paragraph 175, der Homosexualität kriminalisiert. Gegen dieses schöne Land wehren sich viele Junge, allerdings bei weitem nicht alle. Es gibt sie eben nicht, die 68er-Generation, die heute in allen Rückblicken gefeiert wird oder dämonisiert. Klar, da ist ein Teil der Jugend, der rebelliert, aber da sind genug junge Leute glücklich und zufrieden mit Kein schöner Land. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das Natürlich, ein legendäres Jahr, dieses 1968, aber wie Sie vielleicht gestern schon zum Auftakt unserer Reihe Der Sound der Revolte gehört haben, Mythos und Wirklichkeit klaffen da weit auseinander. Was völlig okay ist, denn das rebellische Jahr 1968 war natürlich auch eines der Widersprüche. Heute im zweiten Teil, da geht's bei uns um Tote. Um reale und fiktive und um die Farbe Schwarz. Zunächst nämlich widmet sich Klaus Walter dem Man in Black, dem Mann also, der immer nur Schwarz trägt, bis die Dinge sich zum Besseren wenden. 13. Januar 1968. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. Ein durchaus kerniger Mann zu Gast bei kernigen Männern. Johnny Cash spielt im Folsom-Gefängnis bei Sacramento vor 2000 Häftlingen. Und Johnny Cash spielt den Folsom Prison Blues mit der berühmtesten Zeile seiner langen Karriere. But I shot a man in Reno. Just to watch him die. Ich habe einen Mann in Reno erschossen. Ich wollte einfach nur zusehen, wie einer stirbt, sang er im Folsom Prison Blues. Das klang so glaubwürdig, dass er bis heute in manchen Interviews klarstellen muss, nie inhaftiert gewesen zu sein. Sänger mit Knasterfahrung sind in der Country-Musik keine Seltenheit. Da kommen mehr Jahre zusammen als im Gangster-Rap, locker. Aber Cash hat insgesamt nur ein paar Tage in Zellen verbracht. Einmal ist er eingefahren für ein Delikt, das sich deine Frau von dir wünschen würde. Nachts in einer öffentlichen Anlage Blumen gepflückt. Das schrieb der Schriftsteller und Cash-Biograf Franz Dobler. Johnny Cashs Auftritt im Knast wird mitgeschnitten, die Gefängnisalben Live at Folsom Prison von 1968 und Live at San Quentin ein Jahr später machen Cash zum Superstar. Später wird Johnny Cash einer der ganz wenigen Country-Sänger sein, der sich gegen den Krieg der USA in Vietnam ausspricht. 27. Januar 1968. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Otis Redding's Sittin' on the Dock of the Bay. Die Single wird veröffentlicht, 6 Wochen nach dem Tod des Soul-Sängers bei einem Flugzeugabsturz. Posthum gewinnt er einen Grammy für die Platte des Jahres. Das Lied erzählt von einem jungen Mann, der in der Bucht von San Francisco den Wellen hinterher schaut und darauf wartet, dass sich etwas Positives tut in seinem Leben. Atmosphärisch spiegelt die melancholische Stimmung des Songs auch die Gemütslage vor allem vieler schwarzer Amerikaner, die ihre Angehörigen im Vietnamkrieg verloren haben oder um sie fürchten. 4. April 1968. Um 18.01 Uhr wird Martin Luther King in Memphis, Tennessee auf dem Balkon des Lorraine Motels von dem mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. I have a dream that one day on the red hill. Martin Luther King träumt von einer Welt ohne Hass und ohne Rassismus. Historische Worte gesprochen beim Marsch auf Washington am 28. August 1963 vor 250.000 Menschen. Keine 5 Jahre später ist der Prophet des gewaltfreien Widerstands tot. Fast 50 Jahre später landet der holländische Produzent Baker Matt einen Riesenhit mit der Rede von Martin Luther King. One Day heißt sein Song, 20 Millionen Klicks bei YouTube. I have a dream, but Dr. King's murder has left me so numb. Die Ermordung von Dr. King hat mich erstarren lassen. Ich weiß nicht, wo ich bin, sagt die Jazzsängerin Nina Simone am 7. April 1968, 3 Tage nach dem Anschlag bei einem Konzert in New York. Nach dem Mordanschlag auf King liegt ein Aufstand des schwarzen Amerika in der Luft. Den verhindert ausgerechnet James Brown, der Godfather of Soul. Sein Biograf James McBride. He had enormous impact on the civil rights movement. I mean, when Martin Luther King was er hatte eine enorme Bedeutung für die Bürgerrechtsbewegung. Als Martin Luther King ermordet wurde, sollte James Brown ein Konzert in Boston geben. Die Veranstalter wollten das absagen, weil sie Angst hatten, aber James Brown war dagegen. Nicht nur, dass er das Konzert nicht abgesagt hat, es wurde sogar live im Fernsehen übertragen. Eine gute Idee. Ansonsten hätte Boston gebrannt. 4 Monate später, im August 1968, veröffentlicht James Brown einen Song, der ebenfalls bis heute nachwirkt. Die Hymne der schwarzen Selbstermächtigung. '68 in der Popmusik, Teil 2 unserer Reihe, die Klaus Walter zusammengestellt hat. Morgen geht es weiter, dann spielen bei uns eine Rolle Terroristen, die sich wie Popstars benehmen und von der Popmusik auch so behandelt werden. Und hier ist noch die passende Musik zu unserer Reihe, Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot mit Bonnie and Clyde. Auch dieser Song feiert dieses Jahr seinen 50. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ja, welche Rolle spielte eigentlich die Popmusik in der Revolte? Befeuerte sie den Aufstand oder war sie bloß das Echo? Das rebellische Jahr 68 war eines der Widersprüche zu hören in unserer Serie Der Sound der Revolte. Am Montag haben wir damit angefangen, in der ersten Serie, in der ersten Folge, für mich sehr gut zu erinnern, dass in Deutschland so unglaublich sanfte, seichte Schlagermusik eigentlich den Sound bestimmte, während drumherum politisch alles so ein bisschen drunter und drüber ging. Im dritten Teil heute, da schaut Klaus Walter auf das Frühjahr wieder in Deutschland. Es war geprägt von Gewalt, die Geburtsstunde der RAF, drei Kugeln auf Rudi Dutschke und das Echo in der Popmusik, sogar im Free Jazz. You sometimes wonder and you sometimes wonder. 2. April 1968. Zwei Tage vor dem Mord an Martin Luther King in Memphis werden in zwei Frankfurter Kaufhäusern Brände gelegt. Menschen werden nicht verletzt, der Schaden beträgt nach heutigem Geldwert etwas über 1 Million Euro. Unter den Tätern sind Andreas Bader und Gudrun Enslin. Beide werden zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Anschläge auf die Kaufhäuser sind die Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion. Ein Brandanschlag auf einen Konsumtempel, bei dem keine Menschen zu Schaden kommen. So eine Aktion stößt bei vielen auf Verständnis. Vor Gericht treten Bader und Enslin wie Popstars auf und veralbern Richter und Staatsanwalt. Diese Performance ist auch für Musiker attraktiv, gerade im Ausland. Bis heute taucht die RAF in vielen Popsongs auf. Die britische Band Chumbawamba etwa fragt 1990 in ihrem Song Ulrike, was wohl aus der RAF-Gründerin Ulrike Meinhof geworden wäre. Wer will schon für die Grünen im Parlament sitzen? Fragen Chumbawamba. Schließlich sind viele linke Aktivisten 2 Jahrzehnte nach 68 im Parlament angekommen, als Abgeordnete der Grünen Partei. Nicht so Ulrike Meinhof. Die Mitgründerin der RAF stirbt 1976 im Gefängnis. Auch ein anderer 68er-Protagonist schafft es nicht ins Parlament, obwohl er in seinen letzten Lebensjahren an der Entstehung der Grünen Partei mitwirkt. Rudi Dutschke. 11. April 1968. Der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann schießt am Westberliner Kurfürstendamm 3-mal auf Rudi Dutschke, eine der Schlüsselfiguren der sogenannten Studentenbewegung. Dutschke überlebt nur knapp und wird an Weihnachten 1979 an den Spätfolgen der Schüsse sterben. Josef Bachmann trägt bei seinem Anschlag die Deutsche Nationalzeitung bei sich. Schlagzeile: Stoppt den roten Rudi jetzt! Und der Anschlag auf Dutschke löst heftige Proteste aus. Die Auslieferung der Bild-Zeitung wird blockiert. Die hatte massiv gegen demonstrierende Studenten gehetzt. Viele machen die Springerpresse für das Attentat verantwortlich, auch Wolf Biermann. Damals noch in Ost-Berlin. Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach, 24. Februar 1970. Josef Bachmann, der Dutschke-Attentäter, nimmt sich im Gefängnis das Leben. Dutschke hatte Bachmann per Brief kontaktiert und versucht, ihn zum Sozialismus zu bekehren. Nach dem Selbstmord bedauert Dutschke, ihm nicht öfter geschrieben zu haben. Dutschke schrieb mir einen Brief, er schrieb mir, du wirst frei sein. Dieser Dutschke muss verrückt sein. 1993 schlüpft der Hamburger Sänger Bernd Begemann in die Rolle von Josef Bachmann. Bei Begemann erinnert der Attentäter an die hassgetriebenen Wutbürger und Amokläufer unserer Gegenwart. Ein spätes Echo von 68. Die anderen hatten die Autos. Hatten den Spaß, die anderen hatten die Mädchen, ich hatte meinen Hass. Im Sog der Revolte politisieren sich auch eigentlich unpolitische Künstler, etwa der Jazz-Saxophonist Peter Brötzmann. Man habe es satt gehabt, den Fernseher einzuschalten und zu sehen, dass irgendwo auf der Welt wieder Bullen jungen Leuten den Schädel einschlagen. So hat es Peter Brötzmann erzählt. Seine Reaktion war eine sehr aggressive, dezidiert verneinende, unfreundliche Musik. Machine Gun, das Album des Peter Brötzmann-Oktetts im Mai 1968 in der Bremer Kneipe Lila Eule eingespielt, ist aus heutiger Sicht die markanteste Free-Jazz-Einspielung, ein unablässig rührendes, hämmerndes, schepperndes Etwas. Das schreibt Felix Klopotek über Peter Brötzmann. Der Jazzkritiker Uli Olshausen ergänzt. Das Album hatte natürlich eine ganz klare politische Aussage durch dieses Rattern und diese Machine Gun, die hat man ja nur wirklich gehört. Also wenn vom Brötzmann irgendwas über Jazzkreise hinaus rezipiert wurde, dann Machine Gun. Wir fragen nach wie vor, welche Rolle sie eigentlich spielte, die Popmusik in der 68er-Revolte. Befeuerte sie den Aufstand oder war sie bloß das Echo? Nach den Anschlägen auf Martin Luther King und Rudi Dutschke im April 68, da folgten im Juni zwei weitere Attentate, die die Welt erschütterten. Der designierte US-Präsident wird in Los Angeles tödlich getroffen und von den Rolling Stones in einem Song verewigt. In New York überlebt der vielleicht prägendste Künstler seiner Epoche so gerade eben einen Anschlag. Der Sound der Revolte, der vierte Teil unserer Serie von Klaus Walter. Juni 1968. Im New Yorker Greenwich Village schießt die Schriftstellerin Valerie Solanas dreimal auf Andy Warhol. Sie ist sauer, weil er ihr ein Manuskript nicht rechtzeitig zurückgegeben hat. Warhol überlebt schwer verletzt. Solanas ist die Autorin des Scum-Manifesto. Scum heißt so viel wie Abschaum, ist aber auch die Abkürzung für Society for Cutting Up Men, also die Gesellschaft fürs Zerschneiden von Männern. 1997 wird der Anschlag auf Warhol verfilmt. Titel: I Shot Andy Warhol. Scum, Society for Cutting Up Men. The male tries to convince himself and women that the female function is to bear and raise children. Soothe, relax and boost the male ego. Der Mann versucht uns davon zu überzeugen, dass es die Bestimmung der Frau ist, Kinder zu gebären und zu erziehen und das männliche Ego zu stärken. Das erklärt Valerie Solanas in ihrem Scum-Manifest, hier in der Spielfilmversion verkörpert von Lily Taylor. In Wahrheit aber habe die Frau doch erfreulichere Dinge zu tun. When in actual fact the female function is to groove, relate, love, be herself, discover, explore, invent, solve problems, crack jokes, make music. Die Frau soll relaxen und grooven, Witze reißen, Musik machen und vor allem die Frau soll sich selbst verwirklichen, sagt Valerie Solanas in ihrem Scum-Manifest. Sie selbst verwirklicht sich mit drei Schüssen auf Andy Warhol und bekommt ihre 15 Minuten Ruhm. Dem Ruhm von Andy Warhol tut das Attentat keinen Abbruch, im Gegenteil. Er steigt auf zum populärsten Künstler seiner Zeit, auch weil er das Rollenverständnis des Künstlers neu interpretiert. Wie kein anderer ist Warhol gleichermaßen Akteur, Impresario und Chronist der New Yorker Kunstwelt, auch mit Zeitdiagnosen wie dieser hier. Ich konnte nie feststellen, ob in den 60ern mehr geschah, weil es mehr Wachzeit gab, da so viele Leute Amphetamin nahmen. Oder ob die Leute anfingen, Amphetamine zu nehmen, weil so viel geschah und sie mehr Wachzeit brauchten. Wahrscheinlich beides. Wer hat die Kennedys ermordet? Fragt Mick Jagger und er gibt selbst die Antwort, am Ende vielleicht du und ich. 6. Juni 1968. In Los Angeles wird Robert Kennedy erschossen. Der jüngere Bruder des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy hatte gute Chancen, selbst Präsident zu werden. Zur selben Zeit nehmen die Rolling Stones im Londoner Olympic Studio einen ihrer größten Songs auf. Sympathy for the Devil greift quasi tagesaktuell den Mord an Robert Kennedy auf. Eigentlich sollte es im Text heißen Who Killed Kennedy? Aber dann wird die Einzahl zur Mehrzahl. Who Killed the Kennedys? Sympathy for the Devil erscheint erst im Dezember 1968. Aus heutiger Sicht klingt der Song wie ein Echo der dunklen Seiten dieses Jahres der Revolten. Oder wie eine Vorahnung der gewaltsamen Verwerfungen, die da noch kommen sollten. So many a man, so Die Entstehung von Sympathy for the Devil im Studio ist ein Handlungsstrang in One Plus One. Der Film des Nouvelle Vague-Regisseurs Jean-Luc Godard kann als cineastischer Kommentar zu 68 gesehen werden. Auch die Black Panther Party hat ihren Auftritt. Und One Plus One ist nicht der einzige Film in diesem Sommer, in dem die neue Popmusik eine tragende Rolle spielt. Mrs. Robinson von Simon & Garfunkel, zwei Wochen lang Nummer 1 in den USA. Der Song stammt aus dem Soundtrack zum Film Die Reifeprüfung von Mike Nichols. Es geht um verbotene Liebe. Ein Abiturient, die erste große Rolle für Dustin Hoffmann, lässt sich verführen von der Mutter seines Mitschülers. Anne Bancroft spielt diese Mrs. Robinson als selbstbewusstes sexuelles Wesen, für eine Frau um die 40 damals eigentlich ein Unding. Dazu spielen Simon & Garfunkel ihr Mrs. Robinson, betont unmachohaft, ganz die schlauen jüdischen Chorknaben von der Ostküste. Verglichen mit dem Frauenheldentum eines Mick Jagger, das ja eher überfallartig daherkommt, ist diese Mrs. Robinson dann vielleicht doch der überzeugendere Beitrag zur sexuellen Revolution, der sogenannten. Mrs.